Abschnitt 8 von Der feurige Busch von Paul Zech, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Nach dem Ausflug. Die Bahnen greifen schneller aus. Die Waldung ist zu finster schon. Nun geben die Cafés den Ton, der Zirkus und das Freudenhaus. Der Mond, der dich verjüngte, Kinderklein, ist nicht zu sehen mehr im Lampenschnee. Die Straßen und das Oben, alles See, ein blank gefrorener Schein auf Stein. Vielleicht bist du zu müde jetzt für eine Freude, die dich lockt. Sie hat ein Herz, das deine stockt, seltsam verletzt. Dein Mund gerinnt, nichts sehen mehr. Wie langsam fließt die Straße aus. Du bist zu Haus und wirfst dich auf das Sofa schwer und starrst umher, die Wände kahl und ausgekühlt und niemand mehr, der dich befühlt, mit Worten abgebraucht und schal. In deiner Hand das welke Blatt, geborgen nun, wie das beglückt, den ganzen Wald in diese Stille rückt, Urwälder über diese Stadt. Nur diese Nacht noch Birke sein, aufschluchzt dein Mund, nur diese Nacht noch bis zum Grund, des Bluts gekuscht und Herz allein. Ende von Nach dem Ausflug.